Marshal Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, leitete die Arbeit des Fischereibetriebes 25. August der koreanischen Volksarmee, Heimat der Schaffung der Geschichte des Goldenen Meers, vor Ort an. Ihn begleiteten der Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee und der Generaloberst der Landstreitkräfte So Hong-chan, erster Vizeminister für Volksstreitkräfte. Kim Jong-un bemerkte, er empfinde besondere Zuneigung zu dem Fischereibetrieb 25. August der koreanischen Volksarmee, der die erste Seite der Schaffung der Geschichte des Goldenen Meers geschrieben habe. Er habe die Funktionäre und die Belegschaft des Fischereibetriebes sehr vermisst, daher sei er wiederum hergekommen. Er bestieg das Fischfangschiff Dantung 103, aus dem gerade die gefangenen Fische ausgeladen wurden, fasste freundlich die Fische bei ihren mit Fischschuppen beschmutzten Händen und sprach dabei mit ihnen vorbehaltlos. Beim Treffen mit den Fischern, die Tränen der Rührung vergossen, sagte er, sie hätten im kalten Wetter auf dem offenen Meer große Strapazen zu ertragen. Er habe gehört, dass sie nach dem Fischfang erst an diesem Tag früh zurückgekommen seien. Dann fragte er, ob es ihnen nicht schwerfalle und welche Probleme sie hätten. Nachdem er ihre Worte aufmerksam hörte, sprach er, dass sie voller Würde und Stolz in der Heimat der Fischfangschiffe Tanpung zu arbeiten, die Fischfangschiffe, die ihnen die Partei geschenkt habe, in Auslastung bringen und beim Fischfang stets an der Spitze stehen sollten. So gab er ihnen große Kraft und Mut. Kim Jong-un besichtigte mehrere Orte des Fischereibetriebes und informierte sich dabei ausführlich über den Fischfang, die Lagerung der Fische und ihre Lieferung. Im Kühllager streichelte er die hochgeschichteten Fischblöcke und sprach dabei mit einem hellen Lächeln, in den Fischereibetrieben der koreanischen Volksarmee sei immer solche herrliche Landschaft zu erleben. Das Kühllager des Fischereibetriebes 25. August sei voll von Fischern, was ihm große Freude bereite. Er blickte freundlich auf die Frauen der Fischer, die auf dem Fischverarbeitungsplatz arbeiten, meinte dabei, die Männer hätten auf dem wilden offenen Meer den von der Partei gestellten Fischfangplan übererfüllt und ihre Frauen, die einen Zug der Frauen der Fischer gebildet hätten, bemühten sich wetteifernd um die Verarbeitung von Fischen. Es sei wirklich schön. Dann lobte er ihre Anstrengungen. Im Einsalzungslager setzte sich Kim Jong-un auf den salzigen Balken des Einsalzungstanks und sagte voller Freude, dass auch der Tank voll von Fischen sei. Er fuhr fort. Man soll sich mehr moderne Ultraschnellgefrier- und Kühlanlagen beschaffen, die Mechanisierung des Verarbeitungsprozesses auf einem hohen Niveau verwirklichen und dadurch in allen Jahreszeiten die Armeeangehörigen und Bürger mit frischen Fischen versorgen. Für die bessere Ernährung der Armeeangehörigen und Bewohner soll man alles einsetzen. Die Partei wird alle Probleme lösen und der Fischereibetrieb soll die Fische in großen Mengen fangen. Als die Mitarbeiter ihm berichtete, dass während des diesmaligen intensiven Sandbandfischfangs beispiellos große Menge Fische gefangen wurden, sagte er weiter wie folgt. Die Fischer sollen behauptet haben, dass sie nicht vor Anker gehen dürfen, bevor ihre Schiffe mit Fisch voll beladen sind und dass sie mit dem Bericht der Treue den Hof des ZK der Partei der Arbeit Koreas betreten wollen. Das mir scheint von der Treue der Fischer des Fischereibetriebes, die sich für die hartnäckige Durchsetzung der Parteipolitik einsetzt haben, zutiefst beeindruckt zu sein. So muss das Meer die Wege freigemacht und zahllose Fische gesammelt haben. Überall im Fischereibetrieb riecht es nach Fisch, was für eine schöne Stimmung sorgt. Die Mitarbeiter des Fischereiwesens der Volksarmee machen sich Sorge um die Lieferung von gefangenen Fischen. Das ist wirklich schön. Wenn ich bei der mühevollen Arbeit solche erfreuliche Nachricht höre, fühle ich mich ermutigt und empfinde den Sinn der Arbeit. Es scheint gestern zu sein, dass sich dem Fischereibetrieb 25. August der koreanischen Volksarmee die Fischfangschiffe schenkte und dabei mit dem Wunsch, dass auch auf dem Meer der reiche Herbst mit allerlei Getreiden und Früchten kommt, den Schiffen den Namen Tanpung, bunte Färbung im Herbst gab. Doch schon heute ist ein Wunder geschaffen worden. Der hohe Schatzberg von Fischen, der im Fischereiwesen der Volksarmee aufgeschichtet wird, ist ein Turm der Heldentaten, der den unwirksamen Geist der Fischer widerspiegelt. Die Schaffung des Mythos vom Fischfang von heute ist darauf zurückzuführen, dass sich die Funktionäre und Fischer des Fischereiwesens der Volksarmee mit festem Willen zur Durchsetzung der Parteipolitik tatkräftig eingesetzt haben. Die erstaunlichen Erfolge im Fischereiwesen der Volksarmee in diesem Jahr stärken mich in der Überzeugung, dass man sicher eine neue Geschichte des Goldenen Meers schaffen kann. Das Fischereiwesen der Volksarmee soll sich auch künftig in dieser Stimmung große Mühe geben und Pionier der Revolution im Fischereiwesen und Eroberer des Meers werden, die mit patriotischer Treue die Geschichte des Goldenen Meers schreiben. Die Meere Koreas sind ein ewiger Reichtum, aus dem die Koreaner von Generation zu Generation Nutzen ziehen sollen. Die leitenden Mitarbeiter und Fischer des Fischereiwesens des ganzen Landes sollen bei der konsequenten Durchsetzung der Fischereipolitik der Partei die glühende Treue zur Partei, Revolution, Vaterland und Volk in hohem Maße an den Tag legen und auf ewig durch großen Fischfang zum Aufbau des starken und gedeihenden Vaterlandes aktiv beitragen. Danach stellte Kim Jong-un dem Fischereiwesen die programmatischen Aufgaben. Er schätzte es wiederum hoch, dass die Funktionäre und Belegschaft des Fischereibetriebes 25. August der koreanischen Volksarmee auch in diesem Jahr einen großen Erfolg beim Fischfang erzielten, äußerte die Erwartung und Überzeugung, dass sie weiterhin neue Taten vollbringen und jedes Jahr die Fische in großen Mengen fangen werden, und ließ sich mit ihnen zum Andenken fotografieren.